heim, du und alle, die hier stehen. Vor allem der Hobbit, Peregrin, sollte nicht wissen, wo er verwahrt wird. Seine böse Anwandlung könnte sich wiederholen, denn leider hat er den Stein in der Hand gehabt und hineingeblickt, was nie hätte geschehen dürfen. In Isengard hätte er ihn nicht berühren sollen, und da hätte ich schneller sein müssen. Aber ich war ganz mit Saruman beschäftigt und habe nicht gleich erraten, was dies für ein Stein ist. Dann war ich müde, und als ich hier lag und über ihn nachdachte, überkam mich der Schlaf. Jetzt weiß ich's. Ja, es kann kein Zweifel mehr sein, sagte Aragorn. Wenigstens kennen wir nun die Verbindung zwischen Isengard und Mordor und wissen, wie sie unterhalten wurde. So erklärt sich vieles. »Sonderbare Kräfte haben unsere Feinde und sonderbare Schwächen«, sagte Theoden. »Doch seit alter Zeit heißt es, oft wird böser Wille Böses vereiteln.« »Ja, das sieht man oft«, sagte Gandalf. »Doch diesmal haben wir ein sonderbares Glück gehabt. Vielleicht hat mich dieser Hobbit vor einem schweren Fehler bewahrt. Ich hatte überlegt, ob ich den Stein selbst erproben sollte, um herauszufinden, wozu er dient. Hätte ich es getan, so hätte ich mich ihm gezeigt. Auf eine solche Prüfung bin ich noch nicht vorbereitet, wenn ich es denn überhaupt je sein werde. Aber selbst wenn ich die Kraft gefunden hätte, mich zurückzuziehen, wäre es verheerend, wenn er mich zu Gesicht bekäme, zumindest jetzt, solange die Stunde noch nicht gekommen ist, wo Heimlichkeit uns nicht länger nützt. »Ich glaube, die Stunde ist gekommen«, sagte Aragorn. »Noch nicht«, sagte Gandalf. »Es bleibt noch eine kurze Frist voller Zweifel. Und diese Zeit müssen wir nutzen.« Der Feind, so viel ist klar, hat gedacht, der Stein befinde sich im Orthanc. Wo sollte er anders sein? Und also müsste der Hobbit dort gefangen sitzen. Um ihn zu quälen, hätte Saruman ihn gezwungen, hineinzublicken. Jetzt wird der dunkle Geist in freudiger Erwartung leben und an nichts anderes mehr denken als an die Stimme und das Gesicht des Hobbits. Es kann eine Weile dauern, bis er seinen Irrtum erkennt. In der Zeit müssen wir handeln. Wir haben zu lange getrödelt. Wir müssen weiter. In der Nähe von Isengard ist jetzt nicht gut verweilen. Ich reite mit Peregrin Tuck sofort voraus. Für ihn wird es besser sein, als im Dunkeln wach zu liegen, während andere schlafen. »Ich behalte Eomer und 10 Reiter bei mir«, sagte der König. »Im Morgengrauen brechen wir auf. Die übrigen sollen mit Aragorn reiten und aufbrechen, sobald sie wollen.« »Wie ihr befehlt«, sagte Gandalf, »aber seht zu, dass ihr so schnell wie möglich in den Schutz der Berge gelangt, nach Helms Klamm.« Fiel ein Schatten auf sie. Der helle Mondschein schien plötzlich abgerissen zu sein. Manche Reiter schrien auf, duckten sich und hielten die Arme über den Kopf, wie um einen Schlag von oben abzuwehren, von blinder Angst und tödlicher Kälte angefallen. Am Boden kauernd blickten sie zum Himmel auf. Eine riesige, geflügelte Gestalt zog über den Mond wie eine schwarze Wolke. Sie beschrieb einen Bogen und flog nach Norden, schneller als jeder Wind von Mittelerde. Vor ihr verblassten die Sterne, und schon war sie verschwunden. Sie richteten sich auf und standen wie versteinert da. Gandalf blickte noch immer zum Himmel, die Arme abwärts zur Seite gestreckt, stocksteif und mit geballten Fäusten. »Nazgul«, rief er, »Mordors Bote. Der Sturm zieht herauf, die Nazgul haben den Strom überschritten. Reitet, reitet, wartet nicht bis zum Morgen, wartet nicht auf Nachzügler, reitet!« Er rannte los und rief dabei schon nach Schattenfell. Aragorn lief ihm nach. Gandalf kam zu Pippin und hob ihn auf. »Diesmal kommst du mit mir«, sagte er. »Schattenfell soll dir seine Gangarten zeigen.« Dann rannte er zu seinem Schlafplatz. Schattenfell stand schon da. Er hängte sich den kleinen Beutel um, der sein ganzes Gepäck war, und sprang auf den Rücken des Pferdes. Aragorn hob Pippin hoch und reichte ihn, eingehüllt in Mantel und Decke, dem Zauberer hinauf. »Lebt wohl, kommt nach, so schnell ihr könnt«, rief Gandalf. »Los, Schattenfell!« Das große Pferd warf den Kopf hoch, sein wehender Schweif blinkte im Mondschein. Dann trabte es an, und bald ließ es den Boden unter seinen Hufen verschwinden und brauste davon wie der Nordwind, der von den Bergen herabkommt. »Eine schöne, erholsame Nacht«, sagte Merry zu Aragorn. »Manche Leute haben ein fantastisches Glück. Er wollte nicht schlafen und wollte mit Gandalf reiten, und da hat er's nun. Statt dass er selbst in einen Stein verwandelt und zur ewigen Warnung hier stehen gelassen wird.« »Wenn du als Erster den Orthangstein aufgehoben hättest und nicht er, was wäre dann jetzt?« sagte Aragorn. »Vielleicht hättest du dich schlechter gehalten, wer kann's wissen. Aber nun hast du das zweifelhafte Glück, mit mir zu reiten, und zwar gleich. Geh, mach dich fertig. Und nimm alles mit, was Pippin etwa vergessen hat. Beeil dich!« Er flog Schattenfell, weder gespornt noch von der Hand des Reiters gelenkt. Kaum eine Stunde war vergangen, und schon hatten sie die Isenfurt erreicht und durchquert. Das Hügelgrab der Reiter mit seinen kalten Speeren lag grau hinter ihnen. Pippin erholte sich. Er war warm eingepackt, aber der Wind schlug ihm frisch und belebend ins Gesicht. Er war bei Gandalf. Das Grauen von dem Stein und dem abscheulichen Flugschatten vor dem Mond wurde zu blassen Erinnerungen, die in den Bergnebeln oder in einem flüchtigen Traum hinter ihm zurückblieben. Er holte tief Luft. »Warum reitest du ohne alles, Gandalf?« sagte er. »Hast du keinen Sattel und Zaumzeug?« »Ich reite sonst nicht nach Elbenart«, sagte Gandalf, »nur auf Schattenfell. Er lässt sich nicht aufzäumen. Schattenfell reitet man nicht. Er ist einverstanden, einen zu tragen. Oder auch nicht. Wenn er einverstanden ist, genügt das. Dann sorgt er dafür, dass du auf seinem Rücken bleibst, es sei denn, du springst ab.« »Wie schnell ist er jetzt?« fragte Pippin. »Nach dem Gegenwind zu urteilen, muss es ziemlich schnell sein, dabei aber weich und fließend. Und was für einen leichten Tritt er hat!« »Er trabt jetzt so schnell, wie ein sehr schnelles Pferd galoppieren könnte«, sagte Gandalf. »Aber das ist für ihn nichts Besonderes. Das Gelände steigt hier leicht an und ist etwas weniger eben als jenseits des Flusses. Aber sieh nur, wie uns die weißen Berge unter den Sternen näher rücken. Da drüben sind die Gipfel der Trihörne, wie drei schwarze Speerspitzen. Nicht mehr lange und wir sind an der Wegkreuzung und kommen zum Klammtal, wo vor zwei Nächten die Schlacht geschlagen wurde.« Pippin verstummte wieder für eine Weile. Er hörte den Zauberer leise vor sich hinsummen und kurze Versfetzchen in vielen Sprachen aufsagen, während die Meilen unter ihnen dahinzogen. Schließlich ging Gandalf zu einem Gesang über, in dem wenigstens die Worte für den Hobbit verständlich waren. Ein paar Verse drangen durch das Brausen des Windes hindurch undeutlich an sein Ohr. »Hohe Schiffe, hohe Herrscher, dreimal drei, was brachten sie aus versunkenem Land über das flutende Meer? Sieben Sterne und sieben Steine unter den weißen Baum.« »Was sagst du da, Gandalf?« fragte Pippin. »Ich lasse mir gerade ein paar alte Verse durch den Kopf gehen«, antwortete der Zauberer. »Bei den Hobbits sind diese Überlieferungen wohl vergessen. Sogar diejenigen, die sie einmal kannten.« »Nein, nicht alle«, sagte Pippin. »Und wir haben viele eigene, die dich vielleicht nicht interessieren würden, aber dies habe ich noch nie gehört. Um was geht es bei den sieben Sternen und den sieben Steinen?« »Um die Palantiri, der alten Könige«, sagte Gandalf. »Und was ist das?« »Der Name bedeutet, was in die Ferne blickt. Der Orthangstein war einer davon.« »Dann ist er, Pippin zögerte, »nicht vom Feind gemacht?« »Nein«, sagte Gandalf, »auch nicht von Saruman. So weit ist es mit seiner und auch mit Saurons Kunst nicht her. Die Palantiri stammen aus Eldamar. Das ist noch weiter westlich als Westernis. Die Noldor haben sie geschaffen, vielleicht Fëanor selbst, in so frühen Tagen, dass die Zeit, die seither vergangen ist, sich in Jahren nicht messen lässt. Aber es gibt nichts, das Sauron nicht missbrauchen kann. Saruman hat es zu spüren bekommen. Der Palantir zog ihn ins Unglück, wie mir jetzt klar wird. Gefährlich für uns alle sind die Erfindungen einer Kunst, deren wir selbst nicht mächtig sind. Aber schuld ist er selbst. Welch ein Narr, das Ding zum eigenen Vorteil geheim zu halten. Kein Wort hat er zu einem anderen aus dem Rat je davon gesagt. Wir hatten noch nicht darüber nachgedacht, was in Gondors verheerenden Kriegen aus seinen Palantiri geworden sein mag. Von den Menschen waren sie nahezu vergessen. Selbst in Gondor waren sie ein Geheimnis, von dem nur wenige wussten. Und in Arnor erinnerte an sie nur noch ein Kundvers der Dunedain. »Wozu haben die Menschen von einst sie verwendet?« sagte Pippin, hoch erfreut, auf so viele Fragen Antwort zu bekommen, und gespannt, wie lange das wohl so weitergehen würde. »Dazu in die Ferne zu sehen und miteinander Gedanken auszutauschen«, sagte Gandalf. Auf diese Weise haben sie das Reich von Gondor lange behütet und zusammengehalten. Sie stellten die Steine in Minas Arnor auf, in Minas Ithil und auf dem Orthanc im Ring von Isengard. Der Meisterstein befand sich unter der Sternenkuppel von Osgiliath, bevor die Stadt zerstört wurde. Die restlichen drei waren weit im Norden. In Elronds Haus wird erzählt, je einer hätte sich in Anuminas und auf dem Amon Sul befunden, Elendils Stein aber auf den Turmbergen, mit dem Blick nach Mithlond am Golf von Lun, wo die grauen Schiffe vor Anker liegen. Palantir konnte mit jedem Verbindung aufnehmen. Aber alle Steine in Gondor standen immer dem Einblick aus Osgiliath offen. Nun wird deutlich, dass der Palantir von Orthanc erhalten geblieben ist, ebenso wie auch der Turm die Stürme der Zeiten überdauert hat. Doch für sich allein konnte er nichts bewirken, als kleine Bilder von fernen Dingen und fernen Zeiten zu zeigen. Ohne Zweifel fand Saruman das sehr nützlich, aber es scheint, dass er sich damit nicht zufrieden gab. Immer weiter schaute er umher, und schließlich fasste er Barad-dûr ins Auge. Und dort wurde er gefangen. Wer weiß, wo die verloren gegangenen Steine von Arnor und Gondor heute liegen, tief verschüttet oder überflutet. Aber wenigstens einen muss Sauron sich verschafft und seinen Zwecken gefügig gemacht haben. Ich denke, es wird der Ithil-Stein gewesen sein, denn Minas Ithil hat er vor langer Zeit schon erobert und in einen Schreckensort verwandelt. Minas Morgul heißt es heute. Nun kann man leicht erraten, wie schnell Sarumans schweifender Blick eingefangen und festgehalten wurde, und wie ihm seither aus der Ferne zugeredet und wohl auch gedroht wird, wenn Zureden allein nicht genügt. Der betrogene Betrüger, der Habicht in den Klauen des Adlers, die Spinne im Netz von Stahl gefangen. Wie lange schon, frag ich mich, ist er gezwungen, sich in kurzen Abständen an seinem Glas zu melden, um sich prüfen zu lassen und Anweisungen zu empfangen? Und wie lange ist der Orthanc-Stein wohl schon so fest auf Barad-dûr ausgerichtet, dass jeder, der hineinblickt, in Gedanken und Sinnen sofort dorthin getragen wird, wenn er nicht einen adamantenen Willen besitzt? Und wie der Stein selbst jeden an sich zieht. Habe ich es nicht selbst gespürt? Auch jetzt noch wünschte ich von Herzen, meinen Willen daran zu erproben, zu sehen, ob ich ihm den Stein nicht entwinden und den Blick dorthin lenken könnte, wohin ich sehen möchte. Über die Weiten der Meere und die Abgründe der Zeit hinweg auf das schöne Tirion, als der unbegreifliche Fëanor dort schuf und dachte und der weiße und der goldene Baum noch in Blüte stand. Er seufzte und schwieg. »Wenn ich das alles doch nur eher gewusst hätte«, sagte Pippin. »Ich hatte keine Ahnung, was ich da tat.« »Oh doch, eine Ahnung hattest du schon«, sagte Gandalf. »Du hast gewusst, dass es falsch und eine Dummheit war, was du tatest. Das hast du dir selbst gesagt, allerdings ohne darauf zu hören. Ich habe dir das alles nicht vorher gesagt, weil ich es selbst erst beim Nachsinnen über die letzten Geschehnisse, während wir hier reiten, verstanden habe. Hätte ich aber früher davon gesprochen, so hätte ich dein Verlangen damit nicht geschwächt und es dir nicht leichter gemacht, ihm zu widerstehen. Im Gegenteil. Nein, wer sich die Finger verbrennt, lernt am meisten. Dann weiß er, dass das Feuer heiß ist.« »Stimmt«, sagte Pippin. Wenn alle 7 Steine jetzt vor mir lägen, würde ich die Augen zumachen und die Hände in die Taschen stecken.« »Gut«, sagte Gandalf, »das habe ich erhofft.« »Aber ich wüsste trotzdem gern«, setzte Pippin an, »erbarmen«, rief Gandalf, »wenn die Medizin gegen deine Neugier Information ist, dann werde ich für den Rest meiner Tage damit zu tun haben, deine Fragen zu beantworten. Was willst du denn nun noch wissen?« »Die Namen sämtlicher Sterne und Lebewesen? Die ganze Geschichte Mittelerdes, der oberen Himmel und des Scheidemeeres«, sagte Pippin lachend. »Natürlich, und kein bisschen weniger. Aber heute Nacht habe ich's damit nicht so eilig. Im Augenblick habe ich nur an den schwarzen Schatten gedacht. Ich hörte dich rufen, Mordors Bote. Was war das für einer? Was konnte der in Isengard wollen?« »Es war ein schwarzer Reiter mit Flügeln, ein Nazgul«, sagte Gandalf. »Er hätte dich zum schwarzen Turm bringen können.« »Aber der war doch nicht meinetwegen gekommen, oder?« stammelte Pippin. »Ich meine, der konnte doch nicht wissen, dass ich...« »Natürlich nicht«, sagte Gandalf. »Von Barad-dûr zum Orthanc sind es in Luftlinie über 200 Wegstunden. Und selbst ein Nazgûl würde einige Stunden brauchen, um sie zurückzulegen. Aber Saruman hat sicherlich seit dem Orc-Überfall in den Stein geblickt. Und ich habe keinen Zweifel, dass dabei mehr von seinen geheimen Gedanken gelesen worden sind, als er preisgeben wollte. Ein Bote ist ausgeschickt worden, um herauszufinden, was er treibt. Und nach dem, was heute Nacht geschehen ist, wird noch ein zweiter kommen, und zwar bald. Also wird nun der Schraubstock, in den Saruman die Hand gesteckt hat, bis zur letzten Windung festgezogen. Er hat keinen Gefangenen, den er nach Mordor schicken könnte. Er hat keinen Stein, mit dem er sich melden und Rechenschaft geben könnte. Sauron wird nur glauben, dass er ihm den Gefangenen vorenthält und den Gebrauch des Steins verweigert. Es wird Saruman nichts nützen, dem Boten die Wahrheit zu sagen, denn Isengard liegt zwar in Trümmern, aber im Orthanc ist er immer noch sicher. Ob er also will oder nicht, er wird als Aufrührer dastehen. Aber genau das wollte er vermeiden, als er uns seine Hilfe verweigert hat. Wie er aus dieser Lage herauskommen will, kann ich mir nicht denken. Solange er im Orthanc sitzt, hat er, glaube ich, immer noch genug Kraft, den 9 Reitern zu widerstehen. Mag sein, dass er das versucht. Kann sein, dass er versucht, den Nazgûl in eine Falle zu locken oder wenigstens das Biest zu töten, auf dem er nun durch die Lüfte reitet. In dem Fall müsste Rohan gut auf seine Pferde aufpassen. Aber wie sich das alles auswirken wird, ob gut oder schlecht für uns, kann ich nicht sagen. Mag sein, dass die Pläne des Feindes durcheinandergebracht werden, oder dass er durch seinen Zorn auf Saruman abgelenkt wird. Kann sein, dass er erfährt, dass ich da war auf der Treppe des Orthanc mit Hobbits an den Rockschößen. Oder dass ein Erbe Elendils lebt und neben mir gestanden hat. Wenn Schlangenzunge sich durch die Rüstung aus Rohan nicht täuschen ließ, dürfte er Aragorn erkannt und sich daran erinnert haben, auf welchen Titel er Anspruch erhebt. Das befürchte ich, und darum sind wir nun auf der Flucht. Nicht vor einer Gefahr, sondern in eine noch größere hinein. Jeder Schritt Schattenfels bringt dich dem Land des Schattens näher, Peregrin Tuk. Er zog seinen Mantel fest um sich, als hätte ihn plötzlich ein kalter Anhauch getroffen. Graues Land flog unter ihnen vorüber. »Sieh mal dort«, sagte Gandalf, »vor uns öffnen sich die Täler der Westfold. Hier kommen wir wieder auf die Straße nach Osten. Der dunkle Fleck da drüben ist der Ausgang des Klammtals. Dort liegt auch Aglarond, das glitzernde Gewölbe. Danach darfst du mich nicht fragen. Frag Gimli, wenn du ihn wieder siehst. Und zum ersten Mal wirst du eine Antwort hören, die noch länger ist, als du dir wünschen kannst. Selbst ansehen kannst du dir die Höhlen nicht, jedenfalls nicht jetzt. Bald haben wir sie weit hinter uns gelassen.« »Ich dachte, du würdest in Helms Klamm Halt machen«, sagte Pippin. »Wohin willst du denn überhaupt?« »Nach Minas Tirith, ehe die Wogen des Krieges es einschließen.« »Ach, und wie weit ist das?« »Meilen über Meilen, antwortete Gandalf, »dreimal so weit wie bis zu König Theodens Wohnsitz. Und der liegt über 100 Meilen östlich von hier, in der Fluglinie von Mordors Boten. Für Schattenfell wird der Weg weiter sein. Wer wird sich als schneller erweisen? Wir reiten jetzt, bis es Tag wird, und das sind noch einige Stunden. Dann muss selbst Schattenfell einmal ruhen, in irgendeiner Mulde an den Berghängen, bei Edoras hoffentlich. Schlafe du inzwischen, wenn du kannst. Vielleicht siehst du den ersten Morgenschimmer auf dem goldenen Dach von Eorls Haus. Und 2 Tage später siehst du den purpurnen Schatten des Mindoluin und die weißen Mauern von Denethors Turm im Morgenlicht. Lauf nun, Schattenfell. Lauf, großmütiger Hengst, wie du noch nie gelaufen bist. Nun kommen wir in die Lande deiner Fohlenzeit, wo du jeden Stein kennst. Lauf nun. Deine Schnelligkeit ist unsere Hoffnung. Schattenfell warf den Kopf hoch und wieherte laut, als hätte eine Trompete ihn in die Schlacht gerufen. Dann stürmte er vorwärts, Funken stoben von seinen Hufen, die Nacht sauste vorüber. Als Pippin langsam einschlief, hatte er ein seltsames Gefühl. Er und Gandalf saßen stocksteif auf dem Standbild eines trabenden Pferdes, während die Welt mit lautem Windesrauschen unter ihren Füßen abrollte. Smeagols Zähmung. »So, Chef, jetzt sind wir aber ganz schön in der Klemme«, sagte Sam Gamgee. Verzagt stand er neben Frodo, zog die Schultern hoch und starrte stirnrunzelnd in die Dämmerung hinaus. Es war der 3. Abend, seit sie den Gefährten ausgerissen waren, soweit sie wussten, denn fast konnten sie die Stunden nicht mehr zählen, die sie nun schon durch die kahlen Hänge und Felsen der Emin Muil marschierten und kletterten, wobei sie manchmal umkehren mussten, weil in der eingeschlagenen Richtung kein Durchkommen war, und manchmal auch merkten, dass sie im Kreis gegangen und zu einer Stelle zurückgekommen waren, die sie schon vor Stunden passiert hatten. Dennoch hatten sie sich, alles in allem, stetig nach Osten vorgearbeitet, immer so nah, wie es die Wege erlaubten, am äußeren Rand dieses seltsam verworrenen Bergknäuels. Doch immer fanden sie die Hänge nach außen hoch und finster über die Ebene aufragend, zu steil für einen Abstieg, und hinter dem zerklüfteten Randstreifen zu ihren Füßen lagen fahle, faulige Sümpfe, wo nichts sich regte und nicht einmal ein Vogel zu sehen war. Die Hobbits standen nun hoch oben am Rand einer kahlen Felswand, die unten in Nebel gehüllt war, und hinter ihnen stieg das faltige Bergland an mit tief darüber hintreibenden Wolken. Ein kalter Wind blies von Osten. Nacht sammelte sich über dem formlosen Land vor ihnen, und sein kränkliches Grün trübte sich zu einem stumpfen Braun. Der Anduin, weit zur Rechten, der tagsüber bisweilen, wenn die Sonne durchbrach, zu ihnen herübergeschimmert war, lag nun im Schatten verborgen. Aber sie blickten nicht zum Fluss und nach Gondor zurück, zu ihren Freunden und den Ländern der Menschen. Nach Südosten schauten sie, wo am Saum der heraufziehenden Nacht eine dunkle Linie hing, wie ein fernes Gebirge von stehenden Rauchwolken. Hin und wieder flackerte ganz weit an der Grenze zwischen Himmel und Erde ein schwacher, roter Lichtschein empor. »Was für eine Klemme«, sagte Sam. »Unter allen Ländern, von denen wir je gehört haben, ist dies wohl das Einzige, das wir nicht näher kennenlernen wollen. Und genau da versuchen wir nun hinzukommen. Aber ich wüsste nicht, wie wir es schaffen sollen. Wir haben den falschen Weg genommen, scheint mir. Wir können nicht hinabsteigen, und könnten wir es, so würden wir sehen, dass das ganze grüne Land dort ein widerlicher Sumpf ist. Kannst du mir glauben?« »Puh, riechst du's?« Er streckte die Nase schnüffelnd in den Wind. »Ja, ich rieche es auch«, sagte Frodo, rührte sich aber nicht und behielt die Augen starr auf die dunkle Linie und das rote Geflacker gerichtet. »Mordor«, murmelte er leise, »wenn ich schon dorthin muss, dann sollte es wenigstens schnell gehen, damit dies ein Ende hat.« Er zitterte. Der Wind war kühl und trotzdem war die Luft stickig vom kalten Modergeruch. »So«, sagte er, als er den Blick schließlich abwandte, »hier können wir nicht die ganze Nacht bleiben. Ob wir nun in der Klemme sind oder nicht, Wir müssen eine besser geschützte Stelle finden, wo wir nochmal kampieren können. Und vielleicht finden wir dann morgen einen Weg. Oder übermorgen, überübermorgen, brummte Sam. Oder in 1000 Jahren. Wir sind auf dem falschen Weg. Ich weiß nicht, sagte Frodo. Es ist Schicksal, glaube ich, dass ich zu diesem Schatten dort gehen soll. Also wird sich wohl auch ein Weg finden. Aber wer wird ihn mir weisen? Freund oder Feind? Hoffnung gibt es nur, wenn wir schnell vorankommen. Verzug spielt den Feind in die Hände. Und da stehe ich nun und komme nicht weiter. Ist es der Wille des dunklen Turms, der uns lenkt? Alle meine Entscheidungen haben sich als falsch erwiesen. Ich hätte die Gefährten schon viel früher verlassen und von Norden her kommen sollen, östlich des Flusses und der Emin Muil, über den festen Grund der Waldstadt bis zu den Pässen nach Mordor. Aber jetzt finden wir beide allein nicht mehr zurück. Und auf dem Ostufer wimmelt es von Orks. Jeder Tag, den wir verlieren, kommt uns teuer zu stehen. Ich bin müde, Sam. Ich weiß nicht, was tun. Was haben wir denn noch zu essen? Nur noch diese, wie heißen sie doch, Blembas, Herr Frodo. Davon eine ganze Menge. Immerhin besser als nichts auf die Dauer. Als ich das erste Mal reinbiss, hätte ich nicht gedacht, dass ich mir je was anderes wünschen könnte. Aber inzwischen hätte ich doch lieber mal ein Stück Schwarzbrot zwischen den Zähnen und einen Krug Bier dazu. Ach was, ein Gläschen, um es runterzuspülen. Den ganzen Weg vom letzten Lager habe ich mein Kochgeschirr mitgeschleppt. Und wozu? Nicht mal Holz zum Feuer machen haben wir. Und zu kochen erst recht nichts. Nicht mal Gras. Sie machten Kehrt und stiegen in eine steinige Mulde hinab. Die untergehende Sonne war wolkenverhangen, und die Nacht brach rasch herein. Abwechselnd schliefen sie, so gut es die Kälte erlaubte, in einem Winkel zwischen großen, verwitterten Felszacken, wenigstens vor dem Ostwind geschützt. »Hast du sie wiedergesehen, Herr Frodo?« fragte Sam, als sie steif und durchgefroren im kalten Morgengrauen saßen und ihre Lembas-Waffeln kauten. »Nein«, sagte Frodo, »seit 2 Nächten habe ich nun nichts mehr gehört und gesehen.« »Ich auch nicht«, sagte Sam. Diese Augen waren ein Schock für mich. Aber vielleicht haben wir ihn nun doch abgeschüttelt, den elenden Schleicher. Gollum. Sein Gollum soll ihm im Hals stecken bleiben, wenn ich den je zwischen die Finger kriege. Ich hoffe, das wird nicht nötig sein, sagte Frodo. Ich weiß nicht, wie er uns hat folgen können. Aber vielleicht haben wir ihn ja wieder abgeschüttelt, wie du sagst. In diesem kahlen und trockenen Gelände können wir nicht viele Fußstapfen hinterlassen haben, und auch die Geruchsspur kann selbst für seine Schnüffelnase nicht deutlich genug sein. »Hoffentlich ist es so«, sagte Sam. »Ich wollte, ich würde ihn für immer los.« »Ich auch«, sagte Frodo. »Aber meine größte Sorge ist er nicht. Ich wollte, wir kämen endlich von diesen Bergen herunter. Sie gefallen mir gar nicht. Hier auf der Ostseite fühle ich mich ganz nackt wie auf dem Präsentierteller. Mit nichts zwischen mir und dem Schatten dort drüben als diesem vollkommen platten Stück Flachland. Und der Schatten hat ein Auge. Komm, heute müssen wir irgendwie hinunterfinden.« Sich in die Länge, und als der Nachmittag zu Ende ging, liefen sie noch immer auf dem Grat entlang und hatten keinen Weg für den Abstieg gefunden. Manchmal, in der Stille dieses öden Landes, bildeten sie sich ein, leise Geräusche hinter sich zu hören, den Fall eines Steins oder den Patschtritt bloßer Füße auf dem Felsboden. Blieben sie aber stehen und horchten, so hörten sie nichts mehr, bis auf das Seufzen, mit dem der Wind über die Kanten der Steine strich. Doch selbst dies schon ließ sie an Atem denken, der leise zwischen scharfen Zähnen hindurchzischt. Den ganzen Tag über war der äußere Grat der Emin Muil, auf dem sie dahinstapften, allmählich nach Norden abgebogen. An der oberen Felskante entlang zog sich nun ein breiter, flacher Streifen von wetterzernagtem Felsgeröll, hier und da von grabenartigen Rinnen durchschnitten, die steil zu tiefen Kerben in der Felswand hin abfielen. Auf der Suche nach einem Weg in diesen Rinnen, die immer tiefer und zahlreicher wurden, mussten Frodo und Sam weit nach links vom Berggrat abweichen und bemerkten nicht, dass sie mehrere Meilen langsam, aber stetig bergab gegangen waren. Der Grat senkte sich dem Flachland entgegen. Schließlich mussten sie anhalten. Der Grat bog hier schärfer nach Norden ab, und eine besonders tiefe Rinne versperrte ihnen den Weg. Auf der anderen Seite stieg sie steil wieder auf. Viele Faden hoch, in einem einzigen Schwung, eine große, graue Wand, glatt wie mit dem Messer geschnitten. In dieser Richtung ging es nicht weiter. Sie mussten sich entweder nach Westen oder Osten wenden. Aber wenn sie nach Westen gingen, zurück ins Innere des Berglands, sahen sie nur weiteren Mühen und Verzögerungen entgegen. Nach Osten kämen sie zum Rand des äußeren Steilhangs. »Da bleibt uns nichts übrig, als in diese Schlucht hinunterzusteigen«, sagte Frodo. »Sehen wir mal, wo sie hinführt.« »An den Rand eines Abgrunds, wohin sonst?« sagte Sam. Die Rinne erwies sich als länger und tiefer, als sie gedacht hatten. Ein Stück weiter unten wuchsen ein paar krumme und verkümmerte Bäume, seit Tagen die ersten, die sie sahen, zumeist verkrüppelte Birken und hier und da eine Kiefer. Viele waren dürr und tot, bis ins Mark von den Ostwinden zernagt. In milderen Zeiten musste einmal ein ansehnliches Wäldchen hier gestanden haben, jetzt aber hörten die Bäume nach 50 Schritten wieder auf, obwohl die alten abgebrochenen Stümpfe noch fast bis zum Rand der Felswand zu sehen waren. Der Boden der Rinne, die an einer Felsverwerfung entlang führte, war holprig von Geröll und fiel steil ab.